Erster, ich liebe den Herrn. Er hört meine Stimme und mein Gebet. Zweiter, er hat mir zugehört. Deshalb will ich mein ganzes Leben zu ihm beten. Dritter, ich hatte große Angst vor dem Tod. Ich war sehr traurig und hatte Sorgen. Vierter, aber ich rief zum Herrn. Ich sagte, Herr, bitte rette mein Leben. Fünfter, der Herr ist gut und gerecht. Unser Gott ist sehr freundlich zu uns. Sechster, der Herr beschützt einfache Menschen. Ich war schwach, aber er half mir. Siebter, jetzt kann ich wieder ruhig sein. Der Herr war gut zu mir. Achter, du hast mich vor dem Tod gerettet. Du hast meine Tränen getrocknet. Du hast mich vor dem Fallen bewahrt. Neunter, ich werde bei dem Herrn leben. Ich bleibe in der Welt der Lebenden. Zehnter, ich glaube an Gott. Das sage ich auch, wenn es mir sehr schlecht geht. Elfter, in meiner großen Angst dachte ich, man kann keinem Menschen glauben. Zwölfter, was kann ich dem Herrn geben? Er hat so viel Gutes für mich getan. Dreizehnter, ich nehme den Becher der Rettung. Ich werde den Namen des Herrn preisen. Vierzehnter, ich werde meine Versprechen an den Herrn halten. Alle seine Leute sollen es sehen. Fünfzehnter, dem Herrn ist es wichtig, wenn seine Freunde sterben. Sechzehnter, Herr, ich bin dein Diener. Ich gehöre dir. Du hast mich frei gemacht. Siebzehnter, ich bringe dir ein Dankopfer. Ich werde zum Herrn beten. Achtzehnter, ich werde meine Versprechen an den Herrn halten. Alle seine Leute sollen dabei sein. Neunzehnter, das mache ich im Haus des Herrn in Jerusalem. Lob den Herrn.